the wave. Thank you. Kontor in the Mix. Top of the Clubs. Immer Freitagnacht von 0 bis 2. Energy. Nur bei Energy 103,4. Hit Music only. Tonight, I'm gonna get it right. Let it shine. Tonight is mine. Answer the question. 103,4. Hits Music only. We'll be right back.

geht's weiter. Um Weihnachtsgeschenke brauchst du dir keine Sorgen zu machen, denn wir haben deine Geschenke. Und du zahlst nichts. Mach mit beim Energy 103,4 Weihnachtsgeschenke zocken. Exklusiv in Berlins größtem Shoppingcenter, den Gropius-Passagen. Hol dir jeden Morgen um 7 Uhr in der Jan-Hahn-Show deinen Zockgutschein. Und mit ein bisschen Glück kannst du nachmittags in den Gropius-Passagen Weihnachtsgeschenke im Wert von bis zu 5000 Euro einsacken. Aber du musst cool bleiben. Denn zockst du zu hoch, bleiben die Geschenke bei uns. Bleibst du unter dem Limit, bekommst du alles. Das Energy 103,4 Weihnachtsgeschenke zocken. Natürlich in den Gropius-Passagen. Wir spielen die meisten neuen Hits für Berlin. Energy 103,4. Hit Only. Energy 103,4. Kontor. Top of the Clubs. Jetzt geht's weiter. Energy.